mein Herr und Gott. Ich kämpfte verzweifelt, bis Jesus mich fand. Er ist mein Herr und Gott. König aller Könige, Jesus mein Herr und Gott. Volle Genüge schenkt er allein, Jesus mein Herr. Meine Not, Jesus, mein Herr und Gott. Ich lerne zu lieben, wie Jesus gebot. Er ist mein Herr und Gott. König aller Könige, Jesus. Mein Herr und Gott, volle Genüge schenkt er allein, Jesus, mein Herr und Gott. Er hört mein Rufen, erforscht mein Herz. Jesus, mein Herr und Gott. Ich darf zu ihm kommen mit all meinem Schmerz. Er ist mein Herr.